Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. In diesem werde ich euch, wie versprochen, einige Eckdaten, Fakten zum Zweiten Weltkrieg bekannt geben. Der Zweite Weltkrieg startete 1939 und endete 1945. Ist also etwas länger als der Erste. Er ist der zweite global geführte Krieg sämtlicher Großmächte des 20. Jahrhunderts. Er stellte den größten militärischen Konflikt in der Geschichte der Menschheit dar. Bislang, man weiß nicht, was in Zukunft kommt. Im Kriegsverlauf bildeten sich zwei militärische Allianzen. Diese zwei militärischen Allianzen wurden als Achsenmächte und Alliierten bezeichnet. Über 110 Millionen Menschen standen insgesamt unter Waffen, das ist mehr als beim Ersten Weltkrieg, und direkt oder halt auch indirekt waren über 60 Staaten am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Die Zahl der Kriegstoten kann man nicht genau bestimmen. Sie liegt zwischen 60 und 70 Millionen. Der Zweite Weltkrieg war unter anderem gezeichnet durch Blitzkriege, Flächenbombardements, den bisher einzigen Einsatz von Atomwaffen, sowie durch Holocausts und zahllose Kriegsverbrechen. Der Zweite Weltkrieg begann etwas anders als der Erste. Er begann in Europa mit dem Überfall der Deutschen auf Polen am 1. September 1939. Zur ziemlich genau gleichen Zeit stand in Ostasien das verbündete Japan seit 1938 in einem Grenzkrieg mit der Sowjetunion und seit 1937 mit China im Pazifikkrieg. Beide Achsenmächte beteiligten sich nicht an Kampfhandlungen in der jeweils anderen Hemisphäre, was eigentlich sehr fair ist. Bis Mitte 1941 wurde der Konflikt jedoch nicht als Weltkrieg oder großer Konflikt angesehen, sondern von den Wehrmächten in Europa vorwiegend als rascher, mechanisierter Eroberungskrieg geführt. Nach Polen wurden in kurzer Zeit konzentriert geführte Feldzüge Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, der Großteil Frankreichs sowie Jugoslawien und Griechenland erobert und besetzt. Verschiedene Teile von diesen eroberten und besetzten Gebieten wurden ans Deutsche Reich eingegliedert. Andere Gebiete wurden mit vom Deutschen Reich abhängigen Regierungen beherrscht sowie auch wirtschaftlich ausgebeutet. Personen, die den Nationalsozialismus nicht angehörten, wurden planmäßig verschleppt, zur Zwangsarbeit herangezogen oder sofort ermordet. Das Ganze geschah sehr qualvoll und ist eben eines dieser unzähligen Kriegsverbrechen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch irgendwie 20 Minuten weiter über den Zweiten Weltkrieg reden, aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich will es kurz halten, einige Fakten dazu geben, damit ihr euch das etwas genauer anschauen könnt, also genau darüber wisst. Wenn ihr selbst mal mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr euch im Internet informieren. Oder ihr könnt mal in so ein Kriegsgefängnis gehen. Da hat es sehr viele berührende Bilder. Es hat sehr viele Berichte. Und das Ganze auch mal vom Namen zu sehen, wie die Gefangenen da, die oft, sogar wenn nicht sogar fast immer, unschuldig waren, wie die da gelebt haben, wie die da auch misshandelt wurden. Das mit anzusehen ist wirklich, also das mal zu erfahren, das sollte jeder Mensch mal, um zu wissen, was in der Vergangenheit von unserer Welt alles passiert ist. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.